Aufgabe: fliegender Silbenteppich. Asa und Oso haben einen fliegenden Teppich. Sie sprechen die Silben auf dem Teppich laut aus, damit ihr Teppich fliegt. Lies mit Asa und Oso die Silben genau und deutlich. Beginne mit der ersten Silbe und lies dann jede Silbe Zeile für Zeile in Leserichtung. Du kannst dabei deinen Finger zur Hilfe nehmen.